In der TE-Feuerkar wurde das Sauerstoffwerk für Gesundheitswesen am 29. September in Betrieb genommen. An der Inbetriebnahme nahmen Park Bong-ju, die Mitarbeiter des betreffenden Bereiches und des Gesundheitswesens, die Belegschaft des Werkes sowie die Erbauer teil. Der Redner hob hervor, das Sauerstoffwerk für Gesundheitswesen sei auf persönliche Initiative und unter energischer Leitung des verehrten Genossen Kim Jong-un gebaut worden. Es sei ein monumentales Bauwerk der Liebe zum Volk. Die Mitarbeiter und Belegschaft des Werkes sollten den Kim Jong-il-Patriotismus in ihren praktischen Tätigkeiten konsequent in die Tat umsetzen, sich wie ein Mann für die Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas erheben und somit die Überlegenheit des sozialistischen Gesundheitswesens des Landes weiter zur Geltung bringen.